mit zugepackter Scheiße. Schmeißen Sie eiskalt. Angeschissen von null verkauft. Angeschissen wieder die Falsch vertraut. Angeschissen mit Ungut und mit Drogen. Angeschissen steckt auf deine Drogen. Gebrauchte Auto und Träume. In die Schutzhaus kommt das Gold. Und dann lassen wir die Bäume. Shoot that!